Erster ein Lied von David. Ich singe für Jahwe über Liebe und Recht. Zweiter, ich will ein gutes Leben führen. Wann kommst du zu mir? Ich bin ehrlich in meinem Haus. Dritter, ich schaue keine bösen Dinge an. Ich hasse falsche Taten. Ich mache sie nicht. Vierter, ich will nicht falsch denken. Ich will nichts mit dem Bösen zu tun haben. Fünfter, ich bestrafe Menschen, die schlecht über andere reden. Ich mag keine stolzen Menschen. Sechster, ich sehe auf die treuen Menschen im Land. Sie sollen bei mir wohnen. Wer ehrlich ist, darf mir dienen. Siebte, Betrüger dürfen nicht in meinem Haus wohnen. Wer lügt, darf nicht bei mir bleiben. Achter, jeden Morgen entferne ich böse Menschen aus dem Land. Ich entferne sie auch aus der Stadt von Jahwe.